نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم meine lieben Schwestern. Wir beginnen mit der Lektion 24 Sura Az-Zumar, die Scharen. Und wir fahren fort mit der Aya 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. Wer ist ein Ungerechter, als wer gegen Allah lügt und die Wahrheit, wenn sie zu ihm kommt, für Lüge erklärt? Ist nicht in der Hölle ein Aufenthaltsort für die Ungläubigen? Derjenige aber, der mit der Wahrheit kommt und derjenige andere, der sie für wahr hält, das sind die Gottesfürchtigen. Also der eine kommt mit der Wahrheit, der andere akzeptiert sie. Wenn sie ihm begegnet, dann nimmt er sie an, umarmt sie, nimmt sie für sich, hat kein Problem damit, etwas einzugestehen, was er vorher nicht wusste. Die Wahrheit spielt eine große Rolle auf dem Weg zum gottesfürchtiger Mensch werden. Ja, die Wahrheit ist hier Tauhid, die Botschaft der Gesandten, all das ist die Wahrheit. Und dagegen, wer mit der Wahrheit also so umgeht, dass wenn sie ihm begegnet, erstmal ist er nicht auf der Wahrheit, er verleugnet sie, er spricht Lügen gegen Allah und die Wahrheit, und wenn sie ihm dann begegnet, wenn sie ihm erzählt, überbracht wird, dann verleugnet er sie nochmal, er erklärt sie für Lüge. Also nicht nur sagt er, ich glaube es nicht, sondern er sagt, das ist falsch, das ist gelogen. Ja, wie können diese beiden bei Allah gleich sein? Wahrhaftigkeit also, diejenigen, die die Wahrheit bestätigen, und die ersten, die das gemacht haben, sind die Gefährten des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, als er die Wahrheit, die Botschaft überbrachte. Und sie wurden zur besten Generation, die je gelebt hat. Wahrhaftigkeit also, in sich selbst und sie auch zu bestätigen, wenn sie einem begegnet, dies führt zu Taqwa. Das ist der Weg von Taqwa. Und solche sind dann auch Muhsinin. Was heißt das nämlich hier? Sie haben, was sie wollen. Ja, erstmal heißt es, das sind die Gottesfürchtigen, und dann heißt es, sie haben, was sie wollen bei ihrem Herrn. Das ist der Lohn der Gutestuenden. Sie sind also Muttaqin und sie sind auch die Muhsinin. So wie wir gelernt haben, dass die Lüge einer der ersten Eigenschaften der Munafiqin, der Heuchler ist, genauso ist es richtig und wahr, dass die Wahrhaftigkeit eine der ersten Eigenschaften der Gläubigen ist, der Muttaqin ist. In einem Hadith von unter anderem von Ahmed und Bayhaqi überliefert, heißt es, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Arba'un idha kunna fika, dass vier Eigenschaften, wenn diese in dir sind, wenn du diese hast, dann kümmere dich nicht mehr darum, was du von dieser Welt misst oder verpasst hast. Welche sind diese Eigenschaften? Jetzt passt auf. Hifdhul amana, das Bewahren der anvertrauten Güter. Ob das jetzt materielle Güter sind oder auch Verantwortungen zum Beispiel, die man dir übergibt. Dann heißt es Sidqul Hadith, Wahrhaftigkeit der Rede. Dann heißt es Wuhusnu Khaliqatin, ein schönes Benehmen, einen schönen Charakter zu haben. Und dann heißt es Iffatu Tu'matin und die Reinlichkeit, die Reinheit der Nahrung, die man zu sich nimmt. Wenn diese vier in dir sind, dann was auch immer du von dieser Dunya vermisst, verpasst, dir nicht gegeben wurde, das soll dich dann nicht mehr kümmern, denn du hast viel von Allah bekommen. Und wir haben im Koran auch schon oft gelesen, die Wichtigkeit von Hifzul Amana, das sind diejenigen, die Gläubigen sind diejenigen, die die anvertrauten Güter mit ihnen gut umgehen, denen man vertrauen kann, die gute Nachbarn, Kollegen, Gefährten sind. Ob jetzt als Reisegefährte, ob man im Bus neben jemanden sitzt, ob man als Kollege mit jemandem arbeitet, ob man in der Familie sich aufhält, ob man in der Nachbarschaft von jemandem wohnt. Der Gläubige, der Gottesfürchtige sollte für jedermann eine schöne Erscheinung, schön im Sinne von charakterlich, vom Benehmen, dass man von ihm nicht zu befürchten hat, dass er nicht für sein Unrecht und seine Tyrannei bekannt ist, sondern im Gegenteil für seine Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, dann vielleicht sogar noch Milde und Barmherzigkeit. Ja, und so sehen wir, wie der Charakter des Gläubigen immer leuchtender und leuchtender wird, bis er seinem Herrn begegnet. Und die dann so sind, gottesfürchtig, Gutestuende, was passiert dann? Auf dass Allah ihnen das Schlechteste von dem, was sie getan haben, tilge und ihnen ihren Lohn vergelte für das Beste von dem, was sie taten. Wer sich also so bemüht, an der Wahrheit festhält, sie bestätigt, sie unterstützt, Muhsin wird bei dieser Handlung, was sagt Allah dann? Aswa alladhi amilu. Es wird ihnen getilgt, also ausradiert, weggemacht, weggewischt. Was denn? Das Übelste von dem, was sie getan haben. Und was passiert noch? وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Und ihre Belohnung wird ihnen gegeben, gemäß dem Besten, was sie zu tun pflegten. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. Wird Allah nicht seinen Diener genügen? Ja, sagt alle, doch, ja, bei unserem Herrn, uns genügt Allah. حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Wird Allah nicht seinem Diener genügen? Dennoch wollen sie dir mit denjenigen, die es außer ihm geben soll, Furcht einflößen. Also sie machen dir Angst mit den Götzen, mit den Mächten dieser Welt, mit den eingebildeten Heiligtümern oder Heiligkeiten, wie noch immer sie da anstelle von Gott verehren. Sie wollen dir Angst anjagen damit, dass wenn du das und das machst, wenn du das und das beginnst, dann werden diese und diese Mächte dir schaden. Genügt den Gläubigen denn nicht Allah als ihr Sachwalter, auf den sie vertrauen können? Und wen Allah in die Irre gehen lässt, der hat niemanden, der ihn recht leitet. Wen aber Allah recht leitet, den kann niemand in die Irre führen. Ist nicht Allah allmächtig und Besitzer von Vergeltungsgewalt? Ja doch, bei unserem Herrn. Allah ist allmächtig und Besitzer von Vergeltungsgewalt. Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat, sagen sie ganz gewiss, Allah. Sag, was meint ihr wohl zu dem, was ihr anstatt Allahs anruft? Wenn Allah für mich Unheil will, können sie dann sein Unheil hinwegnehmen? Oder wenn er für mich Barmherzigkeit will, können sie dann, also die ihr anstatt außer Allahs anruft, seine Barmherzigkeit zurückhalten? Sag, mein Genüge ist Allah. Auf ihn verlassen sich diejenigen, die sich überhaupt auf jemanden verlassen. Was sollen wir sagen? قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Auf ihn vertrauen die, die Vertrauen haben. حَسْبِيَ اللَّهُ. Mir genügt Allah. Ja, das sagt auch immer, wenn euch jemand Angst macht, wenn euch jemand in Zweifel bringen will, wenn euch jemand ins Wanken bringen will, dann sagt Hasbi Allah. Auf ihn vertrauen doch die, die Vertrauen haben sollen, die überhaupt vertrauen. Auf ihn vertraut man doch. Vertraut man denn auf etwas anderes, was außer ihm ist? Wenn er doch der Einzige ist, von dem Schaden oder Nutzen, Barmherzigkeit oder Übel, all diese Dinge kommen doch allein nur von ihm. Wenn er es zulässt, kann mir etwas passieren. Wenn er es zulässt, kann mir etwas Gutes widerfahren. Warum sollte ich mein Vertrauen jemand anderen schenken, wenn er doch der ist, der all dies allein in seiner Allgewalt hat? Wenn dieser Glaube tief in unseren Herzen verankert ist, dann wird Gutes zu tun leichter. Ja, sogar einfach. Es kann einfach werden, auf jeden Fall wird es leichter. Denn auf dem Weg des Guten, des Wahren, des Gerechten, des Frommen. Auf diesem Weg sitzen die Shayatin, die Satane. Und ein ganz großer Trick oder List von ihnen ist, den Gläubigen Furcht einzuflößen. Spendet nicht, ihr werdet selber arm werden. Betet nicht, euch bleibt keine Zeit mehr für irgendetwas anderes, das ihr noch tun wollt. Kleidet euch nicht auf diese Art und Weise, man wird euch auslachen. Ja, diese ganzen Ängste und Zweifel und ins Wanken bringen. All das kommt von Shaitan. Deswegen sich immer wieder erinnern, nein, Schaden und Nutzen ist etwas, was nur allein von Allah kommt. Und Allah hat uns versprochen, dass wenn wir etwas aus seinem Weg ausgeben, dass Allah es uns mehrfach vermehrt zurückgeben und ersetzen wird. Und Allah hat uns auch gesagt, dass wenn ein Schaden uns entstehen soll, dann wird er uns sowieso entstehen. Ob wir jetzt das auf dem Weg des Guten erleiden oder ob wir uns selber verschwenden auf dem Weg der Schlechten, und dem, was uns widerfahren soll, trotzdem nicht entfliehen können. Und die Prüfungen, die von Allah kommen, das heißt, wenn wir eine Härte durchleben müssen, eine Drangsal erleiden, dass diese dienen auch dazu, unsere Stufen bei Allah zu erhöhen. Sie waschen uns von unseren Sünden rein. Und wie nach einem Sturm oder nach einem Unwetter, danach wird das Klima ruhig oder vielleicht sogar noch schöner. Man steigt noch höher. Ja, also diese zwei Möglichkeiten gibt es ja nur. Entweder die Prüfung von Allah kommt, und die kommt. Die kommt auf jeden Fall. Wer einen Ort sucht, wo es keine Prüfungen gibt, der ist in dieser Welt an der falschen Adresse. Prüfung kommt auf jeden Fall, im guten und im schlechten Sinne. Das heißt, diese zwei Möglichkeiten gibt es nur. Entweder die Prüfung zu bestehen, ein wenig Härte zu ertragen, hier und da mal was auszuhalten und dafür aber um Stufen bei Allah zu steigen und dann noch stärker werden und noch mehr aushalten können. Dinge, die man früher für schwer empfunden hat, als leicht zu empfinden. Ja, wie ist das, wenn man zum ersten Mal anfängt zu beten und dann ein paar Jahre später, wo man sich gar nicht mehr vorstellen kann, einen Tag ohne seine Gebete zu machen? Ja, das sind Unterschiede. Allah macht die Dinge leichter mit der Zeit. Oder die andere Möglichkeit gibt es dann halt, die Prüfung nicht zu bestehen, die Härte als unzumutbar zu empfinden, zu klagen und zu nörgeln und was passiert? Tiefer zu fallen, als wo man schon war. Denn diese Illusion, dass wir dort bleiben, wo wir sind, weder fallen wir tiefer, noch erhöhen wir uns selbst um eine Stufe oder Allah erhöht uns um Stufen, diese Illusion, das redet man sich ein, das gibt es nicht. Man bleibt nicht da, wo man ist. Alles in dieser Welt ist in Bewegung. Entweder du steigst zu Allah und näherst dich ihm oder du entfernst dich von ihm. Diese beiden Wege gibt es für den Menschen. Was gilt es also zu tun in Zeiten der Drangsal, in Zeiten der Härten, in der Zeit, wo man etwas durchleidet, sich Allah zuwenden? Was haben wir gelernt von all den Prophetengeschichten? Sich Allah reumütig zuwenden, zu ihm zurückkehren, viel Bittgebete machen. Die Zeiten nutzen, in denen die Bittgebete auch angenommen werden, nach dem Adhan, im letzten Teil der Nacht, beim Fasten. All diese Möglichkeiten. Allah hat uns so viele Möglichkeiten, Orte und auch Zeiten gegeben, in denen es besonders gesegnet oder besonders fruchtbar ist, Bittgebete zu machen. Diese Zeiten nutzen und auf Allah vertrauen. Denn was sagt er? Er ist den Gläubigen Genüge. Sag, o mein Volk, handelt nach eurer Stellung, ich werde ebenfalls so handeln, dann werdet ihr erfahren. Also handelt so, wie eure Stellung es euch erlaubt, handelt eurer Meinung gemäß und auch ich werde handeln. Ich werde auch so handeln, wie es meine Überzeugung mir eingibt und das genauso sollte es sein, wenn die Menschen um dich herum dich auch nicht unterstützen. Du bleibst auf dem beharren, was du als wahr und richtig empfindest. Ich werde ebenfalls handeln. Dann werdet ihr erfahren, über wen eine Strafe kommen wird, die ihn in Schande stürzt und über wen eine beständige Strafe hereinbrechen wird. Gewiss, wir haben für die Menschen das Buch mit der Wahrheit auf dich hinabgesandt. Linnasi, inna anzalna alaykal kitaba, linnasi, für die Menschen, allesamt, bilhaq, mit der Wahrheit. Das heißt, alle Menschen müssen oder jedem Menschen auf dieser Welt muss dieses Buch überbracht werden. Und dafür muss es gemeinschaftliche Bemühungen geben von seitens der Gläubigen. Wer sich nun recht leiten lässt, der tut das zu seinem eigenen Vorteil. Und wer in die Irre geht, der geht nur zu seinem eigenen Nachteil in die Irre. Und du bist nicht als Sachwalter über sie eingesetzt. Das heißt, das Buch und die Botschaft überbringen ist eine Sache. Und die Akzeptanz derer, denen überbracht wird, das ist eine andere Sache, das obliegt nicht dem Überbringer. Du bist nicht als Sachwalter über sie eingesetzt. Allah beruft die Seelen zur Zeit ihres Todes ab und auch diejenigen, die nicht gestorben sind während ihres Schlafes. Also auch im Schlaf wird die Seele von Allah abberufen. Er hält die eine, für die er den Tod beschlossen hat, zurück und gibt die andere auf eine festgesetzte Frist frei. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Also im täglichen Schlaf aller Menschen ist ein Zeichen für Leute, die was tun? Die nachdenken. Nämlich, dass wir oft meinen, dass diese Routine, wir sind wach und gehen schlafen, wir sind wach und gehen wieder schlafen, dass diese Routine ewig andauern würde, wir laufen nicht auf ein Ziel hin. Nein, das letztendliche Ende kommt, ein Schlaf, aus dem dann kein Aufwachen mehr ist, sondern erst das Aufwachen der Auferstehung. Und bevor es soweit ist, ist es an den Gläubigen, sich dafür vorzubereiten. Oder haben sie sich anstatt Allahs Fürsprecher genommen? Sag, auch wenn sie über nichts verfügen und nicht begreifen, was ist das für ein Fürsprecher, der sich selber nichts nützen kann, nichts begreift, über nichts verfügt, also keine Macht verfügt? Sag, alle Fürsprache gehört Allah allein. Ihm gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Hierauf werdet ihr zu ihm zurückgebracht. Ja, also auch dieser Glaube, dass jemand, der schon verstorben wäre, als Heiliger angesehen wird, irgendeine Art von diesem Glauben und dieser Überzeugung, dass diese auf jeden Fall für uns Fürsprache werden einlegen können und das wird uns nützen. Ja, für den sei hier nochmal klar ausgedrückt, die Fürsprache ist allein Allahs, nach seiner Erlaubnis. Im Koran steht sogar, für wen er zufrieden ist. Ja, das heißt, es müssen einige Bedingungen erfüllt sein und man wird sich nicht auf die Fürsprache eines irgendjemand verlassen können. Allah muss mit diesem zufrieden sein, er muss es erlauben und selbst dann, wenn die Fürsprache erfolgt ist, muss Allah dieser Fürsprache auch zustimmen. Und erst dann wird sie dem Gläubigen nützen können. Hierauf werdet ihr zu ihm zurückgebracht. Und wenn Allah allein erwähnt wird, verkrampfen sich die Herzen derjenigen, die nicht an das Jenseits glauben. Wenn aber diejenigen erwähnt werden, die es außer ihm geben soll, freuen sie sich sogleich. Ja, wenn ihre Älteren, ihre Stammesgottheiten, ihre, was in ihrer Kultur in Ordnung ist zu sagen, heute darf man offen über Sonnengötter sprechen, über Venus und Mars und all diese Gottheiten, über den Gottheiten des Olymps darf man sprechen, das ist alles kein Problem. Die Menschen freuen sich, auch schöne Legenden, schöne Geschichten, lasst uns darüber reden, es werden Filme darüber gedreht, das ist alles in Ordnung, man freut sich. Wobei verkrampfen sich die Herzen, wenn über Allah, den Einzigen, den Schöpfer der gesamten Menschheit, gesprochen wird. Sag, O Allah, Erschaffer der Himmel und der Erde, Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, du wirst zwischen deinen Dienern über das richten, worüber sie uneinig zu sein pflegten. Das heißt, diese Dinge, die einen verfolgen Schirk, die anderen verurteilen ihn, die einen machen dies, die anderen machen das, diese ganzen Unterschiedlichkeiten, die lassen sich auf dieser Welt nicht letztendlich lösen, die gab es immer. Selbst zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es auf dieser Welt noch Leute, die Schirk machten oder andere Religionen folgten. Innerhalb der islamischen Gemeinschaft gab es immer Leute, die auch nicht der islamischen Religion angehörten. Wo wird das letztendlich alles entschieden? Allah, der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, du wirst zwischen deinen Dienern über das richten, worüber sie uneinig zu sein pflegten. Wenn diejenigen, die Unrecht tun, alles hätten, was auf der Erde ist, und noch einmal das Gleiche dazu, würden sie sich sicherlich damit vor der bösen Strafe am Tag der Auferstehung loskaufen. Ihnen wird dann nämlich von Allah her klar, womit sie nicht gerechnet haben. Und ihnen werden die bösen Taten klar, die sie begangen haben, und es umschließt sie das, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. Wenn dem Menschen Unheil widerfährt, ruft er uns an. Wenn wir ihm hierauf Gunst von uns gewähren, sagt er, es ist mir nur gegeben worden aufgrund von Wissen. Also das ist meine Leistung, das ist mein Wissen, meine Fertigkeit, meine Qualifikation, meine Zeugnisse, mein Abschluss, meine Bemühung, mein Fleiß, meine Intelligenz, ja was auch immer da mit Wissen alles verbunden ist. Es ist mir nur gegeben worden aufgrund von Wissen. Nein, vielmehr ist es eine Versuchung. Aber die meisten von ihnen wissen nicht. Ja, wenn der Mensch in einer Not ist, in einer Drangsal ist, dann ruft er Allah an. Wenn ihm das Problem dann gelöst wird, es geht ihm besser, Allah gewährt ihm Gunst von Allah aus, dann sagt er, das ist nur wegen meinem Wissen. Ich habe viel gegoogelt, ich habe mich bemüht, ich habe geforscht, ich habe den besten Arzt aufgesucht, ich habe ja auch so viele Fertigkeiten, ich bin so qualifiziert. Ich habe den besten Abschluss gemacht, etc., etc. Und er muss das dann vielleicht gar nicht mehr sagen. Das ist mein Wissen, was mir geholfen hat. Aber sein ganzes Gewese und seine eigene Einstellung und sein Gehabe, das drückt ganz deutlich aus, dass er meint, er hätte sich selber geholfen. Wobei wir keinen einzigen Schritt gehen können, ohne dass Allah es vorher erlauben würde. Das haben bereits diejenigen, die vor ihnen waren, gesagt. Aber nicht nützte ihnen, was sie zu erwerben pflegten. Alles bleibt hier. Alle Fertigkeiten, alle Güter, die man angesammelt hat, weil man so clever war und andere ausgebeutet hat und was auch immer. Alles bleibt hier. Es wird ihnen nichts nützen, außer wer bei Allah mit einem heilen Herzen erscheint. So trafen sie schließlich die bösen Taten, die sie begangen hatten. Und auch diejenigen unter diesen da, die Unrecht tun, werden die bösen Taten treffen, die sie begangen haben. So wie es früher ergangen ist, so wird es auch euch ergehen. Wer Böses tut, wird auch Böses ernten. Und sie können sich Allah nicht entziehen. Wissen sie denn nicht, dass Allah die Versorgung großzügig gewährt, wem er will und auch bemisst? Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die glauben. Sag, o meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid, verliert nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Gewiss, Allah vergibt die Sünden alle. Er ist ja der Allvergebende und Barmherzige. Wunderschöne Ayah. Qul ya ibadi, Allah spricht die Diener mit meine Diener an. Wen spricht er hier mit meine Diener an, die beten, fasten und sehr fromm sind? Nein, diejenigen, die asrafu ala anfusihim, die gegen euch selbst maßlos gewesen seid. Ihr Sündiger, ihr Übertreter, ihr seid meine Diener, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Also gerade die Sünder, ruft Allah zurück, das macht Tauba, euch kann alles vergeben werden. Denkt niemals, dass der Weg zurück für euch schon verschlossen wäre. Dass es für euch sich nicht mehr lohnt, jetzt noch fromm zu werden, weil ihr habt schon so viel Schlechtes getan. In einem Hadith, das bei Bukhari und Ahmed überliefert wird, Sahih Hadith, heißt es ungefähr, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einmal zu einer Gruppe von seinen Gefährten herauskam und sie waren gerade dabei, sich zu unterhalten und auch zu lachen. Und er sagte ihnen, dass wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr wenig lachen und viel weinen. Und er ging zurück und in einem Hadith heißt es auch, sie begann dann zu weinen, die Sahaba. Und Allah gab dann, offenbarte seinem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, dass, ja Muhammad, la taqnit ibadi, dass, o Muhammad, lasse meine Diener nicht verzweifeln. Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, ging zurück zu dieser Schar von seinen Gefährten und sagte, abshiru, waqaribu, wasaddidu, das heißt ungefähr so viel wie, erhaltet die frohe Botschaft und versucht so nah wie möglich an dem, was vollkommen ist, so nah wie möglich, wie gut es halt geht, wasaddidu, und handelt gut und richtig, so ungefähr. Also seid nicht zu extrem in die eine Richtung, seid nicht zu extrem in die andere Richtung, versucht so nah wie möglich an dem, was das perfekte Mittelmaß ist, und das ist das Beste. Also übermäßiges, immer albern sein, immer alles unernst nehmen, immer alles belächeln, ja, diese ständige Heiterkeit, die schon ein Übermaß dann darstellt, und genauso aber das andere Extrem, immer traurig, nie lächeln können, schon fast betrübt, immer betrübt sein und bedrückt sein, das ist auch das andere Extrem, das Mittelmaß ist also das, was erfordert wird. Vielen Menschen hilft diese Ayah wirklich sehr in wirklichen Lebenskrisen, denn Schuldgefühle sind wirklich etwas, die Lebensqualität, die den Menschen wirklich fast schon begraben können. Die können zu ganz schweren Depressionen führen, man sieht keinen Ausweg mehr für sich. Ja, diejenigen, die vielleicht eine wirkliche Schuld auf sich geladen haben oder die das, was sie getan haben, als Schuld betrachten. Und Shaitan lässt das natürlich dann nicht so, sondern er flüstert dann noch ein, dass ja, du bist ja wirklich gar nichts wert und was nützt jetzt noch bei dir, wenn du noch betest und so fromm tust? Ja, das ist alles nur Schauspielerei und was soll dir das noch nützen? Und was passiert dann? Man tut noch mehr schlechte Taten, weil man keinen Sinn mehr darin sieht, sich zu verbessern. Man denkt, die Schuld werde ich ja sowieso nicht mehr los. Und deswegen heißt es hier ganz deutlich, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Keiner von euch geht sowieso, in anderen Sahih Hadithen heißt es auch, keiner von euch wird aufgrund seiner Taten in das Paradies gehen. Ihr geht für durch die Barmherzigkeit Allahs und ihr müsst alles tun, damit diese Barmherzigkeit Allahs auf euch gezogen wird. Gutes tun, aufrichtig, bereuend, zu Allah flehend, ihm zuwenden. Dann auch wer viel Übles getan hat, Allah hat ja schon uns versprochen, dass er dieses Übel auch in Gutes umwandeln kann, wie wir in Surat al-Furqan gelesen haben. Und manchmal ist es ja auch so, dass manche Leute solche Schuldgefühle haben, auch wenn sie Tauba gemacht haben, dass sie gar nicht mehr so richtig glücklich werden können. Und in solchen Umständen soll man auch an der Rahma Allahs nicht verzweifeln, sondern was soll man tun? Man soll sogar vermehrt Gutes tun. Wir haben ja schon gelesen, Allah ist mit denen, die Muhsin sind, die Gutes Tuende sind, Gutes auf gute Art und Weise handeln. Deswegen am besten auch in den Dingen, die dieselbe Schwere haben, wie das, was man falsch gemacht hat. Zum Beispiel, wenn man den Eltern etwas angetan hat, dass dann genau diesen Eltern wieder Gutes tun. Wenn man jemanden in finanziellen Dingen etwas angetan hat, dann viel Almosen geben oder jemanden helfen in finanzieller Not. Ja, also in diesen Dingen dann aktiv werden, Gutes tun, um die Barmherzigkeit Allahs auf sich herabzurufen. Also das Erste ist, nicht zu verzweifeln, auf die Barmherzigkeit Allahs immer zu hoffen. Und was ist dann zu tun? Und wendet euch eurem Herrn reuig zu und seid ihm ergeben, bevor die Strafe über euch kommt, worauf euch keine Hilfe zuteil werden wird. Also dann tauber machen, viel bereuen, sich die Sünden eingestehen, vor Allah sie zugeben, ihn um Vergebung bitten, Allah ergeben sein. Und was ist dann zu tun? Und folgt dem Besten von dem, was zu euch von eurem Herrn als Offenbarung herabgesandt worden ist, nämlich diesem Koran. Derjenige, der Schuldgefühle hat, der Allahs Vergebung sucht, und wir alle suchen Allahs Vergebung, was ist zu tun? Nicht an der Barmherzigkeit verzweifeln, Allah, zu Allah reuig umkehren, ihm ergeben sein und dem Koran folgen. folgen, bevor die Strafe plötzlich über euch kommt, ohne dass ihr merkt. Dass ja keine Seele sagen muss, oh, welch gramvolle Reue für mich, wegen dessen, was ich an Pflichten gegenüber Allah vernachlässigte. Ich gehörte ja wirklich zu den Spöttern. Es ist eine ganz einfache, klare Botschaft, dass der Tag kommt und dann wird man bereuen, was man verpasst hat, was man nicht getan hat, worüber man hier vielleicht noch spottete, über die Kleidung der Gläubigen, über ihre Gebete, über ihre Liebe zu ihrem Buch, worüber man sich hier noch amüsierte und spottete. All das wird man am Tag der Auferstehung bereuen und eine tiefe Gram darüber spüren. In einem Hadith heißt es ja auch, dass dem Menschen, der im Grab dann ist, wird seine Stelle, wenn er ein Paradiesbewohner ist, wird ihm seine Stelle in der Hölle gezeigt, die er hätte bekommen, wenn er nicht der Rechthaltung gefolgt wäre. Und das wird seine Dankbarkeit noch mehren. Und genauso wird dem, der ein Höllenbewohner sein wird, im Grab schon, seine Stelle im Paradies gezeigt, die er hätte bekommen können, wenn er der Rechtleitung gefolgt wäre. Und das wird seine Gram ins Unermessliche steigern. Hätte ich doch nur das und das gemacht. Oh, wehe mir, hätte ich doch nicht diesem und diesem falschen Weg gefolgt. Hätte ich doch nicht über die Menschen, die der Wahrheit gefolgt sind, gespottet. Dann wäre ich jetzt nicht hier in dieser schrecklichen Strafe. Und als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dieses Hadith zitierte, dann am Ende dieser Aussage zitierte er genau diese Aya, dass wehe mir, ya hasrata ala ma farradtu fi jambillah wa in kuntu la minas sakhirin, dass welch gramvolle Reue für mich wegen dessen, was ich an Pflichten gegenüber Allah vernachlässigte, und ich gehörte ja wirklich zu den Spöttern. Und das ist ja so allgemein verbreitet. Dieses Phänomen von Mensch, der selbst nichts Gutes tut und dann auch noch über die spottet, die wenigstens selber Gutes tun möchten. Ist ja schon schlimm genug, wenn man selber nichts macht. Aber dann noch die noch nicht mal in Frieden lassen, die was tun möchten, die Frömmigkeit üben möchten. Das ist so allgemein verbreitet und das ist eine große Warnung, dass Allah uns deren Zustand hier im Koran schon berichtet, damit wir uns alle davor hüten können.